Wenn meine Freunde gewusst hätten, dass ich gar nicht die Absicht hatte, den Kiowa-Häuptling zu beschleichen. Nein, Winnetou und seinen Vater wollte ich befreien. Ich ganz allein. Es war nicht weit bis zu den Bäumen, an denen die beiden Häuptlinge festgeschnürt waren. Ich brauchte trotzdem unendlich lange Zeit, bis ich mich ganz in ihrer Nähe befand. Vor ihnen, den Blick starr auf sie gerichtet, saß ein Wächter. Der aber müde zu sein schien, ab und zu klappten ihm die Augen zu. Das war gut für mich. Da fiel mir siedend heiß etwas ein. Wenn es mir gelang, Winnetou loszuschneiden, würde er nicht augenblicklich die Flucht ergreifen und mich dadurch in die größte Gefahr bringen? Es zeigte sich aber, dass ich Winnetou unterschätzt hatte. Ohne eine Bewegung zu machen, blieb er in der gleichen Stellung stehen, als ich vorsichtig von rückwärts die Lederriemen an seinen Füßen durchschnitt. Sehen konnte er mich nicht, aber nichts verriet, dass er überhaupt etwas gemerkt hatte. Seine Selbstbeherrschung sollte mir noch oft zum Vorbild dienen. Um die Fesseln an seinen Händen und seinem Hals durchschneiden zu können, musste ich mich aufrichten. Dazu musste ich den Wächter ablenken. Aber wie? Da hatte ich's. Ich warf kleine Steinchen in das Gebüsch hinter ihm. Das hörte sich an, als ob dort etwas herumkräuche. Der Wächter erhob sich und ging auf das Gebüsch zu, um dort nachzusehen. Blitzschnell war ich auf, durchschnitt die Fesseln Winnetous und aus einer plötzlichen Eingebung heraus nahm ihm eine dünne Strähne seines langfallenden Haares. Ich hatte gerade noch Zeit, die Locke und die Lederriemen in die Tasche zu stecken und mich niederzuwerfen, da kam die Wache zurück. Durch das Fehlen der Riemen hoffte ich, die Kiowas später bei der Entdeckung der Flucht zu irritieren und jeden Verdacht von uns abzulenken. Ich musste die Indizien nur rechtzeitig vergraben. Genau auf die gleiche Weise konnte ich auch Inchuchuna befreien und mich dann zu unserem Lagerplatz zurückschleichen. Obwohl man von dort aus die beiden Gefangenen an ihren Bäumen stehen sehen konnte und auch ihren Wächter davor. Meine Freunde hatten von meinem Unternehmen nichts bemerkt. Ich hatte meine Probe bestanden. Jetzt nehmt ihr mich doch mit zu Winnetou, nicht wahr, Sam? Seid doch vernünftig, Sir. Schon das Anschleichen dorthin ist ein wahres Meisterstück. Weiß nicht mal, ob es mir gelingt. Und dann sitzt noch ein Wächter davor. Schaut doch mal hin, Sir. Das könnt ihr doch... Oh, Donnerwetter. Was habt ihr, Sam? Ist euch was in die Augen gekommen? Stone! Parker! Sie sind weg! Sie sind weg! Wer ist weg? Die Gefangenen! Guck doch hin! Sie sind weg. Tatsächlich. Jetzt hat's der Nachtwächter entdeckt. Nun wird es da drüben lebendig. Das war Freund Tangua. Der Wächter berichtet. Tangua hat ihm seinen Medizinbeutel genommen und unter die Füße getreten. Was bedeutet das? Der Mann ist ehrlos gemacht. Er muss seinen Stamm verlassen. Pech gehabt. Hallo, unsere Verbündeten kommen. Ein Besuch um diese Zeit? Je später der Abend, desto feiner die Gäste. Da ist der Galgenvogel. Achtung, Shatterhand. Ihr Bleichgesichter, hört! Die beiden stinkenden Hunde, die Häuptlinge der Apachen sind geflohen. Du, sie wolltest für dich. Lauf ihnen nach und fang sie wieder ein. Spricht Tangua zu mir? Zu Old Shatterhand? Zu dir, ja. Ich dir befehle, bring sie zurück. Wer hat hier zu befehlen? Ich, Häuptling dieses Lagers. Und ihr müsst mir gehorchen. Noch ein Wort, das mir nicht gefällt. Und ich sprenge euch alle mit dieser Medizin hier in die Luft. Die Blechdose mit euren Papieren, wenn ich mich nicht irre. Mein weißer Bruder möge ruhig sein. Die Kiowas seine Hilfe nicht brauchen. Meine tapferen Krieger morgen bei Sonnenaufgang Verfolgung aufnehmen. Na, dann ist ja gut, meine Herren Rothäute. Dann wollen wir alle noch schnell ein bisschen schlafen. Was? Aber mein lieber Freund Tangua, wir stellen Posten auf. Sam Hawkins beleidigt rote Brüder durch Misstrauen. Nein, trotzdem passen wir aber gut auf, wenn ich mich nicht irre.